being built together and building together. Und zusammengebaut werden und zusammenzubauen. Jesus said, I will build my church. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. And the gates of hell will not prevail. Und die Tore der Hölle können sie nicht überwinden. And the gates of hell will try to prevail. Und die Tore der Hölle werden es versuchen, sie zu überwinden. But Jesus promised, I will build my church. Aber Jesus hat verheißen, dass er seine Gemeinde bauen wird. The church is something that is built. Die Gemeinde ist etwas, das gebaut wird. God builds it. Und Gott baut sie. And he wants us to become part of the building process. Und er möchte, dass wir Teil dieses Bauprozesses werden. And when we are built together and built by God, und wenn wir zusammen bauen und zusammengebaut werden von Gott, it is for eternity. Dann ist das für die Ewigkeit. Wow, when we get on the other side, wow, wenn wir auf die andere Seite kommen, we are gonna have some regrets. Dann werden wir einige Sachen bedauern. Oh Lord, if I could only go back. Oh Herr, wenn ich noch einmal zurückgehen könnte. And be a bigger part. Und wenn ich einen größeren Teil gespielt hätte oder spielen könnte. I didn't realize. Ich habe es nicht erkannt. What you were doing. Was du getan hast. And then he'll look at us and say, und er schaut uns dann an und sagt, I will build my church. Ich habe gesagt, ich baue meine Gemeinde. How many times did you hear that verse? I will build my church. Wie oft hast du diesen Vers gehört? Ich baue meine Gemeinde. I didn't realize it. Aber ich habe es nicht begriffen. The gates of hell shall not prevail. Die Tore der Hölle sollen sie nicht überwinden. It's all about believing. Und es geht nur ums Glauben. The work of God is to believe. Die Arbeit Gottes, das Werk Gottes ist es zu glauben. The Bible in my mind does not profit me. Die Bibel in meinem Verstand nützt mir nichts. The Bible in my mind profits me only if it becomes part of me. Und die Bibel in meinem Verstand, die nützt mir nur, wenn es Teil von mir wird. I can know it but not believe it. Weil ich kann es wissen, aber trotzdem nicht this glauben. This is huge to know the Bible but not believe it. Und das ist etwas ganz Großes, die Bibel zu kennen, aber nicht daran zu glauben. To believe the Bible is God's word, zu glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. To know the Bible, die Bibel zu kennen. But to not believe specific verses in the Bible for my life. Aber trotzdem, also einzelne Verse nicht zu glauben für mein Leben. We are all about building the kingdom of God with God. Es geht nur darum, das Königreich Gottes zu bauen mit Gott zusammen. One sows. Der eine sät, one waters, der eine wässert. But Paul the apostle said, but God gives increase. Aber Paulus increase. Hat geschrieben, Gott schenkt das Wachstum. How much increase does God want to give us in 2013? Und wie viel Wachstum will Gott uns im Jahr 2013 schenken? Increase in all of our lives. Zunahme in allen Teilen unseres Lebens. In all of our ministries. In all unseren Diensten. God working in all of our hearts. Und Gott wirkt in jedem von unseren Herzen. To do something in his kingdom. Damit wir etwas tun in seinem Königreich. So right now I'm going to have Sam come up because they just came back from Romania. Jetzt lasse ich den Sam zurück, also auf die Bühne kommen, weil der kam gerade zurück aus Rumänien. And by the way, Simon and Festus just came back from Liberia. Und Simon und Festus sind gerade eben aus Liberia zurück. And they're here this morning. Festus and Simon, you're here this morning. Festus und Simon, seid ihr da heute Morgen? Yeah. Festus. Festus. Simon's over there. Und Simon da drüben. You had a great time. Habt ihr eine großartige Zeit gehabt? They're going to share in the coming Sundays about that, but this morning we have a full program, so we're going to have Sam. Sie werden darüber reden in den nächsten paar Sonntagen, aber heute wird das Sam erzählen. Tell us about Romania. Ja, wow, es ist so schön, wieder hier zu sein. Wow, it's really great to be back. Wir sind mit ein paar Pfund mehr zurückgekommen. We came back with a little more kilos. Ja, also einige von uns, nicht alle. Some of us, not all of us. Eher die Männer. The men. Und ja, wir haben die rumänische Gastfreundschaft sehr genossen. We really enjoyed Romanian hospitality. Und jetzt sind wir zurück, kugelrund und fröhlicher als je zuvor. And now we're back, rounder than ever and happier than ever. Ja, und als Erste möchte ich euch danken dafür, was ihr alles ermöglicht habt dort unten. And I just want to thank you all for how you made everything possible for the people down there. Dank eurem Herz für dort unten haben wir über 3.965 Euro Budget gehabt. Because of you, we had a budget for this missions trip of over 3.000 Euro. Und wir konnten die Leute dort echt segnen. And we could really bless the people there. Über die Maßen. Above and beyond. Und außerdem habt ihr so viele Hilfsgüter für uns hergebracht. And also you gave so much material, so much clothes, so many things that we brought with us. Wir haben zwei volle Busse und einen Anhänger. We had können wir nochmal zurückgehen? Two full vans and one trailer. Und der ganze Hof von Brad Hayes war voll mit Hilfsgütern aus Österreich. And all the whole courtyard of Brad's was totally filled with things from Austria. Und die Leute waren so gesegnet, dass wir ihnen Hilfsgüter austeilen durften. And the people were so blessed that we could distribute these things to them. Und dass wir sogar für sie beten durften. And that we could also pray for them. Und das war einfach ein Wahnsinn. And it was really amazing. Ja, aber wie war Rumänien für uns? How was Romania for us? Was haben wir mitgenommen? What did we take back with us? Wenn wir das mit einem Wort beschreiben müssten, if we could say one word to describe it, wäre es lebensverändernd. Would be life transforming. Dort unten sind Sachen passiert, die wir niemals für möglich gehalten haben. Things happened down there that we could never imagine possible. Wir haben dort unten Erweckung gesehen. We saw revival there. Und ich war ja vor 6 Monaten schon mal unten. And I was there 6 months ago. Und zu sehen, was sich in diesen 6 Monaten getan hat. And to see what has happened in these past 6 months. War unglaublich. Was unbelievable. Wir haben Wunder gesehen. We saw miracles. Wir haben Heilung gesehen. We saw healings. Wir haben gesehen, dass der Herr täglich hinzufügt, wie es in der Apostelgeschichte steht. We saw the Lord adding to our midst, like it says in Acts. Und eine Gemeinde in Kiesland, einem kleinen Dorf dort unten. And a church in a small village there. Hat sich ums Fünffache vermehrt. Multiplied 5 times. Und es war einfach ein Wahnsinn. And it was unbelievable. Und es war wie ein Tsunami von Gottes Liebe und Gottes Gnade. It was like a tsunami of God's grace and God's love. Der auf uns herabgeströmt ist und uns wirklich ins Gesicht geschlagen hat. That really just hit us in the face. Auf die liebevollste Weise, die es gibt. Auf die liebevollste Weise, die es gibt. This love that gives, that is, exists in such a full way. Und wir werden am 10. März nochmal genauer darüber berichten. And on the 10th of March we're going to talk about it a little bit more in depth. Also wenn ihr mehr wissen wollt, if you want to know more, seid am 10. März da. Please be here on March 10th. Um zu erfahren, was es für einen Unterschied macht. Oder um euch zu erzählen, wie entschlossen die Menschen dort unten sind und was alles möglich ist. To tell you how determined the people are there and how all things are possible. Wenn man nur glaubt. When you believe. Dankeschön. Thank you. Okay, how many people were here when we were had our church in Baden? Anybody? Wie viele waren hier, als ich in Baden gepredigt habe? Maybe Billy. No. How about Tibergasse? Oder in der Tigergasse. And then Krihubergasse? In der Krihubergasse. Krihubergasse. And then in 1998, when we moved in here, how many people came? Und 1998, als wir hergezogen sind, wie viele Leute waren da dabei? Cool. Okay. And in 2005, when we bought the building, how many people were here? 2005, als wir das Gebäude gekauft haben, wie viele Leute waren hier? How many people were here at the last service upstairs? Und wie viele Leute waren beim letzten Gottesdienst in der oberen Halle? Okay, I want to show you a video. Ich möchte euch ein Video zeigen. And I want it to inspire us. Und ich möchte uns damit inspirieren. To show us what God can do. Through a few people. Und uns zu zeigen, was Gott durch ein wenige Leute machen kann. Not everyone who helped us is on this video. Nicht jeder, der uns geholfen hat, ist auf diesen Videos dabei. This video shows maybe 10-15% of what actually, maybe 20% of what actually was done. Dieses Video zeigt nur 10-15-20%, was wirklich getan wurde. Make a video 10 times longer than this one to give a better picture, but. Und man müsste ein 10-fach längeres Video machen, um ein besseres Bild rüberzubringen. I want you to be inspired today. Aber ich möchte euch heute inspirieren. I want this day to be a day that we will always remember. Weil ich möchte, dass das ein Tag ist, an den wir uns immer erinnern. This Sunday. Dieser Sonntag. Called Bethel Sunday. Den wir Bethel Sonntag nennen. That this is a starting point for something very special. Das ist ein Anfangspunkt für etwas ganz Besonderes. That we make a hard commitment. Dass wir ein uns von Herzen hingeben. To build together. Dass wir gemeinsam bauen. Understanding that every single one of us, dass wir verstehen, dass jeder von uns, can add to the picture some way, kann auf eine gewisse Art zu dem Bild hinzufügen. The important thing is that it is done in humility. Das Wichtige ist, dass es in Demut geschieht. And in meekness. Und in Sanftmut. Jesus said, "Come to me, I am humble and meek of heart." Jesus hat gesagt, kommt zu mir, weil ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Learn from me. Lernt von mir. When we are humble, wenn wir demütig sind and meek, und sanftmütig and we bring our resources together, und wir unsere Ressourcen zusammenbringen, if you look over at the left this side of the chapel, Jesus liebt Wien. Wenn ihr auf dieser Seite seht, auf die linke Seite von euch, dann this steht Jesus mit Wien. Simple contribution. Das ist mein einfacher Beitrag to the coming Jesus March in 2014. Für den kommenden Jesus-March in 2014. We had a meeting and I went to the meeting. Also es gab dann ein Treffen und ich bin dort hingegangen. And the pastor said, you know, the last one was so unprofessional. It was so like Mickey Mouse. Nobody wants to come back. Und einer der Pastoren sagte, das letzte Mal war das so unprofessionell, das war wie von Mickey Mouse organisiert und sie wollen das nicht nochmal machen. Nobody could see it, nobody knew we were out there. Niemand konnte es sehen, niemand wusste, dass wir da draußen waren. Said, well, let's make big banners. Und ich habe gesagt, lass uns so große Plakate machen. How big? Wie groß? Really big. Wirklich groß. We'll put them on sticks and we'll have six guys carry the front banner. Also wir befestigen sie auf so Stäben und lassen sechs Leute diese ersten Banner tragen. We'll make 20 or 25 rows of these banners. Und ich will 20 oder 25 Reihen von diesen Bannern machen. In verschiedenen Chinese, Sprachen, Chinesisch, Korean, Koreanisch, Rumänisch, Türkisch. Und wir machen eine Reihe, die ist so lang. Invite the churches to come and represent their culture. Und wir wollen die Gemeinden einladen und sie dazu bringen, dass sie ihre Kultur repräsentieren. And we will shock Vienna. Und wir werden Wien schockieren. Do you know when there was persecution in Egypt? Als es in Ägypten da die Verfolgung gab. 700 Egyptians marched. 700 Egyptian Christians marched. 700 christliche alone. Ägypter sind marschiert alleine. Alone. Alleine. In Vienna, 700 Egyptian Christians marched. Allein in Wien 700 ägyptische Christen. To protest the persecution. Um gegen diese Verfolgung zu protestieren. Vienna needs to know that we are here and we are building the kingdom of God. Und Wien muss wissen, dass wir hier sind, dass wir das Königreich and Gottes bauen. We want to build into their lives. Und wir wollen in ihr Leben bauen. Now I want you to watch this video, be inspired by it. Ich möchte, dass ihr euch dieses Video anschaut und euch davon inspirieren lässt. This is what we did then. Das ist, was wir gemacht haben. And then I'll show you a video later what we're doing now. Und dann möchte ich euch ein Video zeigen, was jetzt gerade getan wird. Okay, ready, Michael? We had Mary and I had lunch with a breakfast with a pastor's couple from Vienna. Mary und ich, wir haben heute gefrühstückt mit einem Pastorenpärchen aus Wien. Last year and letztes Jahr. And the wife said to me, und die Frau sagte zu mir, Rob, tell me, what is the secret to building such a great church? Rob, was ist das Geheimnis, so eine großartige Gemeinde zu bauen? First thing that came to mind was work. Und das Erste, was mir in den Sinn kam, war Arbeit. By the grace of God. Durch die Gnade Gottes. One of my favorite verses in the Bible is 1 Corinthians 15:10. Einer meiner Lieblingsverse in der Bibel ist 1. Korinther 15:10. Paul says, I am what I am by the grace of God. Paulus hat geschrieben, ich bin, wer ich bin, durch die Gnade Gottes. That's clear. Und das ist eindeutig. But aber I worked harder than them all. Aber ich habe härter gearbeitet als alle anderen. Talking about the other apostles. Und er spricht über die anderen Apostel. I worked harder than Peter, I worked harder than James, I worked harder than John, I worked harder than them all. Also ich habe härter gearbeitet als Petrus, als Jakobus und als Johannes. Ich habe härter gearbeitet als sie alle. But it was not I. Aber es war nicht ich. But it was the grace of God that was with me. Es war die Gnade Gottes, die mit mir war. Paul the apostle was unbelievable, the things that he accomplished. Die Sachen, die Paulus erreicht hatte, sind unglaublich. And the tears he wept and the struggles he entered into. Und diese Probleme, die hatte und die Tränen, die geweint hat. But he said in 1 Corinthians 3, aber sagt in 1. Korinther 3, I am an architeknon. Ich bin ein Architeknon. I am a master builder. Ich bin ein Baumeister. And you are the house of God. Und du bist, also ihr seid das Haus Gottes. I want to show you a couple verses that he a few things that he wrote to the church in Ephesus. Ich möchte euch ein paar Verse zeigen, die der Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. And well, first I'll show you a verse from what Peter wrote. Aber zuerst möchte ich euch was zeigen, was Petrus geschrieben hat. I'm just going to read the first one. I'll show you the second one. Also ich möchte den ersten euch vorlesen und dann zeige ich euch den zweiten. This is from 1 Peter chapter 2 verse 4. Das ist aus 1. Petrus 2 Vers 4. Peter writes, "You are coming to Christ." Petrus schreibt, ihr kommt zu Christus. Who is a living cornerstone of God's temple? Der ein lebendiger Eckstein von Gottes Tempel ist. This is Christ. Das ist Christus. He was rejected. Er wurde abgelehnt. But God chose him. But Gott hat ihn auserwählt. For great honor. Für große Ehre. And then the next verse. Und dann der nächste Vers. 1 Peter chapter 2 verse 5. 1. Petrus 2 Vers 5. You are living stones. Also ihr seid lebendige Steine. We are called stones because God is building with us. Wir werden Steine genannt, weil Gott mit uns baut. You build with stones. Du baust mit Steinen. A stone doesn't build itself. Ein Stein baut sich nicht selbst. It's a beautiful picture of being in the hand of God. Ist ein wunderbares Bild davon, in der Hand Gottes zu sein. A stone doesn't have arms, it doesn't have legs. Ein Stein hat keine Arme und keine Beine. A stone goes nowhere unless the builder uses it. Und ein Stein geht nirgendwo hin, außer der Baumeister verwendet ihn. But God wants to use us. Und Gott will uns verwenden. Not as dead stones, nicht als tote Steine, but as living stones. Sondern als lebendige Steine. You are living stones, and this the New Living Translation puts God in there, that God is building into His spiritual temple. Also ihr seid lebendige Steine, und die New Living Translation gibt noch Gott hinzu, die Gott verwendet, um seinen geistlichen Tempel zu bauen. Read the Elberfelder. Ja, die Elberfelder sagt: Werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus. Werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus. So we are a supernatural entity. Also wir sind eine übernatürliche Ding. Also Sache, ja. Ja, Sache. Wir sind ein Ding. Ding, ja. We are a thing. We are ein übernatürlicher Gegenstand. Ja. Yeah. That God is doing. Das, welches Gott macht. When God does it, it's alive. Wenn Gott etwas macht, dann ist es lebendig. Now we can do it, and it can be like a country club. Wir können etwas bewirken, und das ist dann vielleicht so wie ein Country Club. And we can have it our way. Und wir können es so machen, wie wir es wollen. Do it according to the way we want it. Und können es so machen, nach der Art, wie wir es haben wollen. Or we can do it the way God wants it. Oder wir können es so machen, wie Gott es will. And we can build. Und wir können es bauen. Or we can keep it really comfortable, so everything is predictable. Oder wir lassen alles sehr gemütlich, dass alles sehr vorhersagbar ist. So we all have the same friends for life, and so dass wir alle dieselben Freunde im Leben nothing haben. Is ever uncomfortable, and und niemals ist etwas ungemütlich. Nobody goes somewhere else and just be led by God. Und niemand lässt sich von Gott leiten und geht vielleicht woanders hin. Let's keep it really gemütlich. Ja, lasst es uns gemütlich. It's not God's plan. God wants to change the world, impact the world. Aber das ist nicht Gottes Plan. Gott will die Welt verändern. Let me show you another verse. Next verse. Der nächste Vers. This is from Ephesians, the Apostle Paul is writing. Das ist jetzt der Apostel Paulus, der den Ephesern schreibt. In whom the whole building, in welchem der ganze Bau, speaking about Christ, in Christ the whole building, spricht er von Christus, also in Christus, in welchem der ganze Bau, and we are the building, und wir sind dieser Bau, being fitted together. Wohl zusammengefügt. God is the one who fits us together. Gott ist derjenige, der uns zusammenfügt. But remember, God resists the proud. Aber erinnert euch dran, Gott widersteht dem Stolzen. God cannot work with proud people. He cannot fit proud people in the picture. Gott kann nicht mit stolzen Menschen arbeiten, die passen God nicht in sein Bild. God gives grace to the humble. Gott gibt Gnade den Demütigen. And humble and being filled with grace is what makes us alive. Und mit Gnade gefüllt sein ist das, was uns lebendig macht. Remember, I am what I am by the grace of God. Ich bin, wer ich bin, durch die Gnade Gottes. And by His grace, I worked harder than them all. Und durch seine Gnade habe ich härter gearbeitet als sie by alle. By His grace. Durch seine Gnade. And we become living stones. Und wir werden lebendige Steine. When we humble ourselves before God. Wenn wir uns vor Gott demütigen. When we recognize the hand of God, who is humbling us. Wenn wir die Hand Gottes anerkennen, die uns demütigt, when we stand against bitterness, wenn wir gegen der Bitterkeit widerstehen and against complaining, und gegen das Beschweren, in Ephesians it says in everything give thanks, for everything give thanks, und in Epheser steht, gibt für alles Dank, in chapter 5 verse 20, in Kapitel 5 Vers 20, in 1 Thessalonians in everything give thanks. In 1. Thessalonicher steht, in allen Dingen gib Dank. We can really maintain our humility. Wir können wirklich unsere Demut erhalten, by giving thanks, indem wir dankbar sind. By purposing in the face of difficulty to give thanks. Indem wir uns vornehmen, im Angesicht von Schwierigkeiten Dank zu geben. Let's go back to the verses. Gehen wir nochmal zurück zu den Versen. Okay. In the whole building, that's us, being fitted together by God. In welchem der ganze Bau, das sind wir, wohl zusammengefügt ist. Is growing into a holy temple in the Lord. Wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Next verse. Nächster Vers. In whom you also are being built together in a dwelling of God in the Spirit. In welchem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geiste. This only happens through humility. Und das geschieht nur durch Demut. Proud stones. Stolze Steine become dead stones, werden tote Steine and they are disregarded, und die werden abgelehnt. And God uses them for something else. Und Gott verwendet sie für etwas anderes. It says in 2 Timothy chapter 2, das heißt in 2. Timotheus Kapitel 2, that God uses different material in different way. Dass Gott verschiedenes Material auf verschiedene Arten und Weisen verwendet. Different vessels for honor, vessels for dishonor. Er hat Gefäße zur Ehre und Gefäße zur Unehre. When I humble myself, wenn ich mich selbst demütige, under the hand of God, unter die Hand Gottes, God pours his grace on me, dann gießt Gott seine Gnade auf and mich. I become a living stone. Und ich werde zu einem lebendigen Stein. Let's go back to the verses again. Wir gehen nochmal zurück zu diesen Versen. Next verse. Nächster Vers. This is chapter 4. Das ist schon Kapitel 4. But speaking the truth in love, sondern die Wahrheit in Liebe sprechen. Look at the difference between the two verses. Schauen wir uns die Unterschiede an zwischen den beiden Versen Übersetzungen. English uses the word speaking the truth. Im Englischen wird das Verb sprechen verwendet, die Wahrheit sprechen. The Elberfelder says festhalten. Die Elberfelder sagt eben festhalten. The Greek word can mean both. Das griechische Wort kann beides bedeuten. But the meaning of the text is not that I go to someone and say, you know, I got to tell you the truth. Aber die Bedeutung ist nicht, dass ich zu jemandem hingehe und sage, ich muss jetzt die Wahrheit sagen. Really like ich mag dich eigentlich nicht wirklich. Ich muss jetzt die Wahrheit sagen. It's not darum geht es nicht. It's speaking God's promises, sondern es geht darum, Gottes Verheißungen in zu sprechen. Such a way that I'm living them out. In so einer Art und Weise, dass ich sie auslebe. I am radiating truth. Dass ich sie spreche und ich sie ausstrahle. Ich strahle die Wahrheit aus. Die Wahrheit kommt aus mir raus in Liebe. Ich bin gefüllt mit Gottes Verheißungen. Und ich spreche sie aus in Angesicht von Schwierigkeiten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nie was mangeln. And I speak these truths. Und ich spreche diese Wahrheiten I can aus. Do all things through Christ who strengthens me. Ich kann alle Dinge durch Christus, der mich stärkt. All things work to the good for those who love God. Alle Dinge wirken zum Guten für diejenigen, die and Gott I'm liebt. Speaking the truth. I'm und ich spreche die Wahrheit aus. The truth. And when I speak out the truth, und wenn ich die Wahrheit ausspreche, then I can live out the truth. Dann kann ich sie auch ausleben. And it's a humble thing to speak out the truth. Und es ist eine demütige Sache, die Wahrheit auszusprechen. When something is coming at me, wenn mir etwas entgegenkommt, and it's contrary to God's promises, und es ist gegensätzlich zu Gottes Verheißungen, and I submit to it, und ich ordne mich unter, God says, hit it, kill it. Und Gott sagt, schlage es, come töte against es. It, speak to it. Geh dagegen vor, sprich dagegen. Goliath comes out, Goliath kommt hervor, speaking against God's people. Und spricht gegen Gottes Volk. Everybody is trembling, alle zittern, except the 15-year-old boy, außer einem 15-jährigen Jungen, who comes out of nowhere, der aus dem Nichts hervorkommt, and speaks to the giant. Und zu dem Riesen spricht. Today, heute, today, heute, God is going to give me your head. Gib mir Gott deinen Kopf. And I'm going to feed your body to the birds. Und ich werde deinen Leib den Vögeln zum Essen geben. Is the Lord's. Weil der Kampf gehört dem Herrn. The truth was on his lips and he was living the truth. Die Wahrheit war auf seinen Lippen und er hat diese Wahrheit ausgelebt. And this is what God loves. Und das ist es, was Gott when liebt. We have his word in our heart, wenn wir sein Wort in unseren Herzen we haben speak it out, und wir es aussprechen, God gives increase. Dann gibt Gott Wachstum. Let's go to the next verse. Gehen wir zum nächsten Vers. Okay, and this is the last one. Und das ist der letzte. From whom the whole body being fitted together and held together. Aus welchem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden ist. God is holding us together supernaturally. Also Gott verbindet uns und hält uns zusammen übernatürlich. By what every joint supplies. Durch jedes Gelenk der Darreichung. If I'm humbly walking before God, I have something to offer. Wenn ich demütig mit Gott gehe, dann habe ich etwas anzubieten. God has given every part a supply. Gott gibt jedem Gelenk etwas zum Hergeben. According to the proper working of each individual part. Nach der Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen Teiles. Causes the growth of the body for the building up of itself in love. Für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. This is the body of Christ. Das ist der Leib Christi. Pride destroys a church. Stolz zerstört eine Gemeinde. It just crystallizes. Und es kristallisiert People sich. Are still coming to church. Menschen kommen immer noch in die Gemeinde. They're still singing the same songs. Sie singen noch dieselben Lieder. Still giving some money to missions. Sie geben noch Geld für Missionszwecke. But it is dying. It is crystallizing. Aber es stirbt langsam aus. Es kristallisiert sich like aus. Like Jesus said in Revelations to the Church of Sardis. Weil Jesus hat in der Buch der Offenbarung zur Gemeinde von Sardis gesprochen. In chapter 2. In Kapitel 2. You have a name. Ihr habt einen Namen. But you are dead. Aber ihr seid tot. You have a name. We're Christians, but you're dead. Also ihr nennt euch selbst Christen, aber ihr seid tot. We want to be living stones. Wir wollen lebendige Steine sein. This comes by humbling ourselves before God. Das geschieht dadurch, dass wir uns vor Gott demütigen. By recognizing the hand of God on my life. Indem wir erkennen, dass Gottes Hand auf meinem Leben liegt. By seeing that it's not people. Dass wir sehen, es sind nicht die Menschen. It's God. Es ist Gott. God is working in my life. Gott arbeitet in meinem Leben. When I blame people. Wenn ich Menschen verurteile, you know what that is? Beschuldige, wisst ihr, was das ist? That is the greatest sign of being a codependent person. Das ist das größte Anzeichen dafür, so eine Person zu sein, die in gegenseitiger Abhängigkeit steht. Codependency always puts the blame on someone else. Diese gegenseitige Abhängigkeit bewirkt, dass ich dauernd jemand anderem die Schuld dafür etwas gebe. No one likes me. Niemand mag mich. No one's friendly to me. Niemand ist freundlich zu no mir. No one wants me. Niemand mag mich. Me, me, me, me. Immer geht's um mich. Well, why don't you be friendly? Aber warum bist du nicht einfach freundlich? Nobody wants to include me. Niemand will mich mit einschließen, well, mit einbeziehen. Why don't you pray about something and then you include people in what you want to do? Aber warum betest du nicht darüber und inkludierst Leute in die Sachen, die du gerne machst? Dream a dream. Träume den Traum. Build a team. Baue ein Team. And put it on a piece of paper. Und schreib es auf ein Blatt Papier. That's how it works. So funktioniert dream das. Dream a dream. Träume den Traum, build a team, bau das Team and let us know what you're doing on a piece of paper. Und schreib uns auf ein Blatt Papier zusammen, okay, was du tun willst. Okay, here's my point. Next, next. Hier kommt mein Punkt. Next, the picture. Nächste Bild. Do you know what this is? Wisst ihr, was das ist? That is called that is a plant. Das ist eine Pflanze. It has been pulled out of the pot. Die aus einem Topf herausgezogen worden ist. And that's called in English root bound. Und das nennt man im Englischen root bound und auf Deutsch gibt es kein Wort dazu. Zusammen Wurzelballen. Yeah, what is it in German? Wurzelball. Yeah. Okay, Wurzelballen. Now that will happen to every plant that's in a pot. Das passiert so bei jeder Pflanze, die zu lange in einem Topf steckt. If it is not replanted. Wenn sie nicht rechtzeitig umgepflanzt, umgetopft wird. When this occurs, the plant starts to die. Wenn das passiert, dann fängt die Pflanze an zu sterben. This is what happens to many churches. Und das passiert bei vielen Gemeinden. They are small. Die sind klein. They like it like that. Und sie mögen es so. And they have no intention to take a step of faith and to replant. Und sie haben keine Lust dazu, einen Schritt im Glauben zu machen und sich umzutopfen. Because change makes everybody uncomfortable. Weil Veränderungen machen, also sind ungemütlich für jeden. Everything seems to change, positions switch, everything moves around. Also Positionen verändern sich, alles wird anders. Somebody who was the Frank Sinatra in the church. Jemand, der Frank Sinatra der Gemeinde war, of 25, von 25 suddenly Leuten. The church is 60 and they're not the Frank Sinatra. Und auf einmal anymore. Ist die Gemeinde 60 Leute und diese Person ist nicht mehr Frank Sinatra. Now there's three better singers. Gibt's drei bessere and Sänger. And they liked it when it was 25. Und diese Person mag es aber, als es noch 25 Leute groß war. Things got moved around and more gifts came Dinge in. Dinge wurden verändert, es kommen mehr Gaben dazu. I liked it when we were smaller because I was the main singer. Und ich habe es besser gemacht, als wir kleiner waren, weil da war ich noch things der Hauptsänger. Things change when you let's go back to that picture. Gehen wir zurück zu dem Bild. Dinge verändern sich. Now, if you took this plant and you put it, just put it in the ground. Wenn du diese Pflanze jetzt nehmen würdest und einfach im Boden eingräbst. The plant does not have the capability to expand. It will stay like that. Dann hat die Pflanze nicht mehr die Fähigkeit, sich auszuweiten, auszubreiten, sondern sie bleibt so, wie sie ist. The person who owns the plant has to help the plant, has to pull all those roots apart. Und die Person, der die Pflanze gehört, die muss diese Pflanze helfen und alle Wurzeln auseinanderfädeln. That's why 1 Corinthians 11:17. So wie in 1. Korinther 11, Vers 17 heißt es. Says the vision is necessary. Dass die Vision ist notwendig. That those who are approved. Spaltung. Division, also die Spaltung ist notwendig. What a verse, right? Division, Paul says. Division in the church is sometimes necessary. Was wenn wer es Paulus sagt, Spaltung ist manchmal notwendig so in der Gemeinde. So that those who are approved by God might be made manifest. dass diejenigen, die von Gott bestätigt werden, sich manifestieren. You can always see the proud and you can always see the humble. Du kannst immer die Stolzen sehen und auch die Demütigen. When something happens in the church. Wenn etwas in der Gemeinde passiert. It always breaks into never mind, I don't want to get into it. Anyway, when God wants to do something, wenn Gott etwas tun will, he pulls the plant out of the pot. Dann zieht Gott diese Pflanze aus dem Topf heraus. He's got a lot of work to do. Und hat viel Arbeit vor sich. We don't want the church to become like this. Wir wollen nicht, dass die Gemeinde so wird. That's why we have Bethel Sunday. Deswegen haben wir den Bethel Sonntag. This Sunday is all about. Deswegen geht's um den Bethel Sonntag. This Sunday is about all of us engaging into helping us build a bigger pot. Also wir wollen alle mit einbeziehen, dass sie sich daran einbringen, einen größeren Topf zu bauen. It has to do with the cellar project. Es hat zu tun mit dem Kellerprojekt. And all of us coming on board with it. Und dass alle da auf derselben Seite stehen. Why we are doing the cellar? Warum bauen wir an dem Keller? Is no longer an issue. Ist nicht länger ein Thema. For a long time people said why? Für eine lange Zeit haben Leute immer gefragt, warum? But then suddenly aber people realized. Haben Menschen erkannt, the youth have no place. Dass die Jugend keinen Platz hat. The young adults, die jungen Erwachsenen, after services are going all over Vienna, different places. Nach den Gottesdiensten treffen sich irgendwo in ganz Wien. And Nate was talking to me and different ones. Und Nate und andere Leute sind auf mich zugekommen und wir geredet. Und Anthony. It would be so amazing. Es ist so großartig. When the cellar's finished, just to go down there and hang out. Keller fertig wäre, einfach runterzugehen und dort Zeit zu verbringen. Bring our friends and have a hangout. Unsere Freunde mitzunehmen und dort mit ihnen noch Zeit zu verbringen. A place we could invite people. Ein Platz, wo wir Menschen einladen können. A place for prayer and all different kind of things. Ein Platz für Gebet und für andere Dinge. We have 500 square meters downstairs. Wir haben unten 500 Quadratmeter. It all started. Now you saw all the work that went into the basement, right? That. Ihr habt die ganze Arbeit gesehen, die in den Keller oder gegangen ist. From 2006 and 2007, a lot of work went into the basement. Oder von 2006 bis 2007 ist sehr viel Arbeit in das Erdgeschoss hier gegangen. It's earthquake proofed. Also in den Keller unten ist jetzt erdbebensicher gemacht worden. So if there's an earthquake, run into the building. Selbst wenn das Gebäude von einem Erdbeben getroffen wird. If there's an earthquake, wenn es ein Erdbeben gibt, run into the building. Also renn in den Keller. It's secure. Es ist sicher. A few years ago, Georgie came over to the church and said, "Can I borrow a drill?" Kam George in die Gemeinde und hat sich einen Bohrer ausgeliehen. And I said, "For what?" Und ich habe gefragt, wofür. He said, "We're renovating a sex shop and we're making it into a Teestube." Und er hat gesagt, wir wollen diesen Sexshop auf der anderen Straßenseite renovieren und eine Teestube draus machen. So I said, "Can I come over and take a look?" Und ich habe gesagt, kann ich rüberkommen, mir das anschauen? So I said, "What are you going to do here?" Und ich habe gesagt, was wollt ihr hier machen? We're going to kind of arrange it and change some things. Und er hat gesagt, wir werden einige Dinge umstellen und neu zusammensetzen. I said, "Rip it all out." Und ich habe gesagt, reiß alles raus, alles. Throw it all away. We start brand new. Reiß alles raus, wir fangen ganz neu an. Like, that's a lot of work. Er sagt, das ist viel Arbeit. I said, "Yeah, I know." I got right on the phone. I said, "Heinz, you have time?" Ich habe den Heinz angerufen und gefragt, ob er Zeit hat. "Thank you. Come over to the sex shop." Danke, dann komm bitte zum Sexshop. "Don Beckes, you got time?" Don Beckes, hast du Zeit? "Come over to the sex shop." Komm rüber zum Sexshop. "Vasily Serb, you got some time?" Vasily, hast du Zeit? "Come over to the sex shop." Komm zum Sexshop. I called Vasily Atlas. "You have some time?" Vasily Atlas, hast du Zeit? "Come over to the sex shop. We got to make a plan. Sex shop. We are making this into a Christian Teestube." Wir wollen das zu einer christlichen Teestube machen. And in 3 weeks we did it. Und innerhalb von 3 Wochen haben wir es geschafft. And it looked awesome. Und es hat großartig and ausgeschaut. As we were sitting there having lunch one time, und als wir eines Tages dort gesessen sind und Mittag gegessen I looked haben, at these guys, habe ich mir diese Männer angeschaut. And I said, "Why don't we do this to the basement?" Ich habe sie gefragt, warum machen wir nicht dasselbe im Keller? We got 500 square meters there. Wir haben dort 500 Quadratmeter. Just sitting there doing nothing. Und die sind zu nichts nütze. We can use it for the kingdom of God. Wir können sie fürs Königreich Gottes verwenden. And they said, "Let's do it." Und sie haben gesagt, okay, machen wir das. And that's how it started. Und so hat es angefangen. So I got volunteers to help me clean. Ich habe Freiwillige gehabt, die mir geholfen haben beim Aufräumen. And then we did an incredible amount of work that you'll see in the video that's coming later in the service. Dann haben wir irrsinnig viel Arbeit reingesteckt, die ihr dann im nächsten Video seht. Regarding the amount of work we did, we're probably 30% finished. Und von, wenn man die ganze Arbeit betrachtet, die wir reingesteckt haben, haben wir vielleicht bis jetzt 30% geschafft. But the work that's coming aber die Arbeit, die noch kommen wird, the purchase of material. dazu müssen wir Material kaufen. And so we have divided the project downstairs into three phases. Deswegen haben wir die Arbeit im Keller in drei Phasen eingeteilt. To make it usable, dass es mal verwendbar ist. And then to make it service able, dann dass es dienstbar ist. Which means has a kitchen, dass es dort eine Küche gibt. And then to make it ideal, und dann dass es ideal which herstellen. Later has an elevator, dass es sogar dort unten einen Lift geben soll. Now this is where we all come into the picture. Und das kommt alles ins Bild. See, somebody can find an elevator in what's that thing called? Jemand kann einen Lift finden. Wilhaben. Somebody can find an elevator that nobody needs and we'll just go get it. Und jemand kann vielleicht diesen Lift finden, den keiner mehr haben will, und we'll wir fahren hin und kaufen ihn. And transfer it over. We don't have to buy a new elevator. Wir brauchen keinen neuen Lift kaufen. Wir nehmen einfach diesen alten so und bringen ihn her. Ways we can get involved. Es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, wie wir uns da einbringen and this is, können. This is the point here. Und das ist der Punkt. I'm gonna close with this. Und damit möchte ich abschließen. When Jesus saw the crowds following him, als Jesus die Menschenmengen sah, die ihm gefolgt sind, so many people. Da waren so viele Menschen. And he said, Philip, what are we going to do? Und er hat Philipp gefragt, was machen wir jetzt? And it says he was testing Philip. Und dann steht geschrieben, er hat Philipp geprüft oder getestet. God tests us. Weil Gott testet uns. Philip said, we'd have to work for months to feed these people. Months. Philipp antwortet, wir müssten für Monate arbeiten, um all diese Menschen zu ernähren. And then he says, feed them. Und er hat gesagt, ja, dann ernähre sie. And they said, we don't have anything. All we've got is 5 loaves and 2 fish. Und sie haben gesagt, wir haben aber nichts. Alles, was wir haben, sind 5 Laib Brot und 2 Fisch. And the Lord took that. Und der Herr hat das genommen. And he blessed that. Und er hat das gesegnet. And the 5 loaves and 2 fish fed 5,000 men and their families. Und diese 5 Laibe haben und 2 Fische haben 5,000 Männer und ihre Familien ernährt. And they were all full. Und sie waren alle satt. And they had 12 baskets left over. Und sie hatten 12 Körbe voll mit Überbleibseln. One for each disciple to carry. Einer für jeden Jünger, damit er ihn tragen kann. So he wouldn't forget what happened. Damit sie nicht vergessen, was right? passiert ist. This is what God wants to do. Das ist das, was Gott machen will. We want to show people what our God will do. Und wir wollen Menschen zeigen, was unser Gott machen will. We don't have the resources among us. We wir don't haben have it. Die Ressourcen nicht unter uns. But that's not the issue. Aber das ist nicht das Problem. We have God. Wir haben Gott. All God wants from us is our 5 loaves and 2 fishes. Alles, was Gott von uns haben will, sind diese 5 Laib Brot und 2 Fische. And God's going to show us in heaven. Und Gott wird uns im Himmel zeigen, how he multiplied what we gave in faith. Wie er das vermehrt hat, was wir im Glauben gegeben haben. Every time I see some poor person at the Billa or the Hofer. Jedes Mal, wenn ich eine arme Person beim Billa oder vom Hofer stehen sehe. Yesterday again I bought this guy gestern a bag of food. Habe ich diesem Mann so einen Sackerl voll Essen gekauft. When I came out he was gone. Und als ich rauskam, ist and er I weggegangen. Said, Holy Spirit, show me where he went. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, zeig mir, wo er hingegangen ist. So I turned right. Ich habe mich nach rechts gedreht, turned left, nach links. Sure enough, there he was walking down the street. Und genau da ist er die Straße entlang gegangen. I opened the window, I said, hey, und ich habe ihm gerufen und gesagt, hey, komm her. He's like, what? Was ist los? Komm her. I handed him a bag of food. Ich habe ihm das Sackerl mit Essen gegeben. Do you know why? Wisst ihr warum? Because I want to make sure my heart is humble. Weil ich sicher gehen will, dass mein Herz demütig ist. And I wouldn't dare ask God for a miracle. Und ich würde Gott nie um ein Wunder bitten oder without mich nicht trauen, being a miracle in someone else's life. Ohne selbst ein Wunder in dem Leben von jemand anderem zu sein. To give my 5 loaves and 2 fish. Ich möchte meine 5 Laib Brot und meine 2 Fische hergeben. Imagine when we get to heaven, und stellt euch vor, wenn wir in den Himmel kommen and we meet a guy, und wir treffen jemanden. Do I know you? Kenne ich dich? I'm Rob, you know, Vienna, about 2000, year 2000. Ich heiße Rob, ich habe in Wien gewohnt um das Jahr 2000 herum. You probably know me, I'm in all the Gospels. Du kennst mich vielleicht, ich war in all den Evangelien. I'm the kid that had the 5 loaves and 2 fish. Ich war der Junge, der diese 5 Laib Brot und die 2 Fisch hatte. That's me. Das bin ich. And that can be us today. Und das könnten wir heute so sein. So, we're going to pray right now. Wir wollen jetzt beten. Then we're going to have Gerhard come up and he's going to share a little bit about our Bethel project program. Dann wird Gerhard auf die Bühne kommen und er zeigt uns etwas über unser Bethel Projekt. So Father, bless this to our hearts. Vater, segne das zu unseren Herzen. I ask in Jesus name. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. For the sake of building people. Um Menschen zu bauen, zusammenzubauen. Maybe there's somebody here this morning and you've never given your heart to Jesus. Und vielleicht ist heute Morgen jemand hier und die Person hat noch nie Jesus sein Herz gegeben. Er liebt dich. He knows where you're sitting. Er weiß, wo du sitzt. And he wants you to be a part of his kingdom. Und er möchte, dass du Teil von seinem Königreich wirst. He paid the highest price for you. Er hat den höchsten Preis für dich gezahlt. Dying on a cross. Am Kreuz zu sterben. And he wants to come into your life. Und er möchte in dein Leben kommen. Would you pray with me? Würdest du mit mir beten? A very simple prayer. Ein sehr einfaches Gebet. Pray this. Bitte folgendes. God in heaven, Gott im Himmel, forgive all of my wrongdoing. Vergib mir all die Dinge, die ich falsch mache. And come into my life. Komm in mein Leben. I invite you. Ich lade dich ein. You have to say these words though. You can't just think them. Du musst diese Worte aussprechen, du kannst sie nicht nur denken. God in heaven, Gott im Himmel, come into my life, komm in mein Leben and forgive me und vergib mir all of my wrongdoing, all die Dinge, die ich falsch mache. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. Can you say those words? Through Jesus, your son. Kannst du diese Worte sagen? Durch Jesus, deinen Sohn, who gave his life for me. Der sein Leben für mich gegeben hat. Amen. Amen. Wow, es ist so schön, wieder hier zu sein. So great to be here again. Manche von uns ein bisschen beleibter als vorher. Some of us with a bigger belly than before. Wir haben wirklich die rumänische Gastfreundschaft in vollen Zügen genossen. We really enjoyed the Romanian hospitality. Und jetzt sind wir zurück, cool, runder und fröhlicher als je zuvor. And now we're more round and more happy than before. Ja, und als allererstes möchten wir euch danken. So first of all, we would like to thank you. Was ihr ermöglicht habt für der Rumänien dort unten ist unglaublich. What you made possible for Romania is really incredible. Dank euch war es uns möglich, dass wir ein Budget von 3.965 Euro haben. Thanks to you, we had a budget of over 3,000 euro. Und wir konnten wirklich Rumänien unglaublich segnen dadurch. And we could really bless Romania. Außerdem haben wir so viele Hilfsgüter von euch bekommen. And we received so many goods from you to bring. Zwei Busse. Two buses. Und ein Anhänger. And one trailer. Bummvoll waren, ihr seht es da auf dem Bild. It was full to the rim. Also Brad Hayes hat gar nicht gewusst, wo er die Sachen hin tun soll. Brad Hayes didn't even know where to put all this stuff. Und wir konnten dort echt ein Segen sein. So we could really be a blessing there. Ja, aber wie war eigentlich Rumänien für uns? But how was Romania for us? Ja, war, ich weiß irgendwie gar nicht, was ich sagen soll. I don't really know how to put into words. Es war so eine unglaublich coole Zeit. It was such an incredible time. Die Leute waren irrsinnig gastfreundlich. They were so hospitable to us. Und wir sind eigentlich irrsinnig oft zu Gebetstreffen gegangen und so. And we went to prayer meetings very often. Und es war einfach so unglaublich cool, was sich da getan hat teilweise. And it was so cool to see what was happening there. Also eine irrsinnige Einheit im Gebet unter allen, die dort waren. So eine geistliche Einheit, there was a unity in prayer there. Und es sind auch Sachen passiert. Einer von den Mitarbeitern dort, wir haben alle gemeinsam betet. And one of the people there, while we were all praying together. Und der hat so starke Kreuzprobleme gehabt. Who had back problems, very severe. Und nachdem betet worden ist, waren die weg. And after it was prayed over him, they were gone. Und es war einfach so cool, so eine super Zeit. Ich wollte irgendwie gar nicht mehr weg von dort. It was such a great time. I didn't really want to leave anymore. Ja, und ich glaube, also wenn es funktioniert, schauen jetzt Leute zu aus Kiselet und die Jugend aus Kiselet schaut zu. So if it works, the youth from that place is watching right now. Guys, but you're best. We love you. Also. For those of you who don't know, the ministry that we went down to help for about a week is called Outstretched Hands. Für die es nicht wissen, den Dienst, den wir dort unterstützt haben, heißt ausgestreckte Hände. And anyone watching on the live stream can find more information just by googling Outstretched Hands Romania. Und alle die jetzt zuschauen im Livestream, können googeln Outstretched Hands und werden da mehr Informationen finden. It's really an encouraging ministry. Es ist wirklich ein ermutigender Dienst. They have big visions and big dreams. Sie haben wirklich große Visionen und Träume. And they are really reaching these goals. Und sie schaffen es wirklich, diese Ziele zu erreichen. Because the team of people that they're working with are completely dedicated to hard work and prayer. weil die Leute, mit denen sie dort arbeiten, wirklich hingegeben sind der harten Arbeit und dem Gebet. So when we would see incredible things happening, also wenn wir dann unglaubliche Dinge passieren gesehen haben, sometimes you wonder, how is this possible? Da haben wir uns manchmal gefragt, wie ist das möglich? There are only so many people working here, but es their goal so is to reach Leute Romania. Hier, die hier arbeiten, aber ihr Ziel ist es wirklich, Rumänien zu erreichen. And they're just doing incredible things, and I encourage you to find out more about their ministry. Ich würde euch echt ermutigen, mehr über diesen Dienst herauszufinden, weil die echt unglaubliche Sachen machen. Ja, und wenn wir jetzt wahrscheinlich unsere Erfahrung in einem Wort zusammenfassen müssten, now, if we wanted to summarize our experience in one word, dann wäre es lebensverändernd. It would be life-changing. Es wäre lebensverändernd. Oder es ist lebensverändernd. It is life-changing. Und was wir dort unten gesehen haben, war einfach unglaublich. So what we saw down there was really incredible. Wir haben Wunder jeden Tag gesehen. We saw miracles every day. Täglich hat der Herr hinzugefügt, so wie es in der Apostelgeschichte steht. Daily the Lord provided more. Dort unten passiert eine Erweckung. And there is a revival, an awakening happening there. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie arg uns das getroffen hat. And you have no idea how much that touched us. Auf eine gute Weise. In a good way. Es war wie wenn ein Tsunami von Jesus Liebe und Gnade und Power einfach auf uns hereinfällt. It was like a tsunami of love and grace and power coming on us. Und wir werden noch mehr darüber erzählen am 10. März. We're going to talk a little bit more about this on 10th of March. Das heißt, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, kommt einfach am 10. März vorbei. So if you'd like to learn more, just come. Und damit wir euch erzählen können, wie das passiert ist, dass die Entschlossenheit dieser Menschen dazu geführt hat und wie die das gemacht haben. So that we can tell you more how this dedication of the people led to those incredible things. Wir werden eine Riesenfreude dabei haben, euch das zu erzählen. We will be very happy to tell you all that. Dankeschön. Thank you.